WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, heute sind wir ganz pünktlich, so muss es sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und heute Abend, heute Nacht haben wir auch ein Thema. Das Thema heißt, es geschah im Wald. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal im Wald bei Tag oder bei Nacht etwas Spektakuläres erlebt haben. Also, die vielleicht einen grausigen Fund gemacht haben, die Opfer oder Zeuge eines Verbrechens, einer Gewalttat waren. Oder vielleicht habt ihr im Wald auch schon mal etwas sehr Unheimliches oder irgendwie ja sehr Beängstigendes erlebt, was ihr euch gar nicht so richtig erklären könnt. Es gibt viele, viele Dinge, die man im Wald erleben kann, ungewöhnliche Dinge. Habt ihr so etwas schon mal erlebt? Wenn ja, dann meldet euch und wir reden darüber und wir unterhalten uns darüber. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, es geht sofort los mit Maria und Maria ist 43. Guten Morgen, Maria. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Maria. Es geschah im Wald. Ja. Was geschah? Ich bin erstmal total aufgeregt. Fang mal an zu erzählen. Wie vielen? Ich hatte damals eine sehr gute Freundin, sie hieß Anke. Ja. Wir waren beides Pflegekinder, hatten eine Liebe zu Pferden. Und eines Tages war sie verschwunden. Wie alt wart ihr da? Ich war da 11 Jahre. Und Anke war ein paar Monate älter wie ich. Ja. Hm? Und dann war Anke plötzlich verschwunden? Anke war verschwunden, genau. Und ich war währenddessen schon auf Langeoog gewesen. Mhm. An der Jugendverschickung, das war in den Sommerferien. Mhm. Und da kam dann ein Anruf von wegen, sie würde vermisst werden und sie wollten von mir halt den genauen Weg haben, wie den wir immer durch den Wald genommen haben, zu den Pferden. Mhm. Ja, und da hatte man sie dann auch gefunden, vollkommen entkleidet. Und ist vergewaltigt worden und umgebracht worden. Und das Kuriose oder das Schlimme an der ganzen Sache ist, sie schrieb mir noch 4-5 Wochen vor der Tat ins Poesiealbum rein, wenn dich die bösen Buben locken, dann ziehe deine Schuhe aus und folge ihnen auf Socken. Es war schon sehr, sehr hart und ich habe da heute noch sehr, sehr dran zu knabbern, weil erzähl weiter. Man weiß bis heute nicht, wer der Täter ist. Das wollte ich fragen, Ja, es ist immer noch unaufgeklärt. Und wenn heute, passiert ja leider Gottes immer wieder, so etwas passiert und dann durch die Medien geht, dann wird man doch immer wieder zurückversetzt. Bist du später dann nochmal an diese Stelle gegangen, wo man sie gefunden hat? Ja, ich bin immer wieder diese Stelle lang gegangen. Man hatte schon Angst, aber das war auch ein Gefühl von Nähe. Man fühlte sich ja irgendwo schon nah. Wobei das natürlich wirklich gefährlich war. Du warst auch noch ein junges Mädchen, ein Kind. Ja. Und dann diesen Weg vielleicht wieder zu gehen, auch an der Stelle vorbei, wo man die Freundin gefunden hat. Hat man damals gar nicht gedacht. Haben die Eltern euch das denn oder die das nicht verboten, da dann wieder hinzugehen? Da wurde sehr, sehr schnell Stillschweigen drüber gewahrt, über diese ganze Sache. Sonderbar, warum eigentlich? Ja, warum? Das weiß ich bis heute nicht. Hast du denn noch Erinnerungen, wie das damals für die Eltern war, wie die Eltern mit diesem furchtbaren Unglück umgegangen sind? Also, ich war damals ja noch oft am Grab und habe die Pflegemutter, ich meine, wir waren beides Pflegekinder gewesen und wir waren letztendlich auch Verbündete, weil nicht in dieser Form, aber ich habe ähnliche Dinge erlebt wie Anke, nur halt ich habe es überlebt, sie halt leider nicht. Mhm. Und das ist halt irgendwo, ja, das lässt einen irgendwie alles nicht los. Ne? Man grübelt heute noch Ist jetzt 30 Jahre her und du hast es sofort im Kopf, wenn du das Thema ist geschallen. Ich habe das heute noch im Kopf. Hat das? Ich habe nach wie vor sie im Kopf. Ich weiß noch genau, wie sie aussah, wie sie geredet hat, welche Kleidung sie getragen hat. Also ich weiß noch alles. Hat das Thema heißt ja Wald heute und es geschah im Wald. Ja. Hat dieses Verbrechen, dieses furchtbare Verbrechen, was du nun dann in deiner Umgebung erlebt hast als Kind, hat das deine Beziehung zum Wald später irgendwie beeinflusst, verändert, geprägt? Ich habe heute Angst. In Dunkelheit, ich würde heute einen Wald nicht mehr aufsuchen. Alleine. Das ist ja erstaunlich. Also heute als erwachsene Frau würdest du keinen Waldspaziergang an einem schönen Frühlingstag würdest du nicht machen. Nicht alleine, nein. Nicht alleine. Geschweige denn am Abend oder wenn es fast schon dunkel ist. Gar nicht. Ja, das ist schlimm, wenn man sich vorstellt, dass der Mörder ein ganz normales Leben hatte und weiter frei und rumgelaufen ist. Vermutlich noch hat. Ja. Vielleicht sogar noch hat. Ja. Das ist schlimm. Das ist bitter. Wirklich sehr bitter, weil vor allem, wenn man sie gekannt hatte, sie war nie Mensch. Sie war sehr misstrauisch und sehr schlau. Mhm. Sie war wirklich unheimlich schlau und sehr weise für ihr Alter. Mhm. Sie wäre nie mit jemand Fremden mitgegangen. Niemals. Mhm. Das hat sie nie gemacht. Nein, das war vermutlich dann. Sie war ein sehr misstrauischer Mensch und es war wahrscheinlich von Anfang an ein Gewaltakt, ne? Ja. Mhm. Ja. Und das Schlimme war dann noch, das Ganze geschah ja in den Ferien von der 4. auf die 5. Klasse. Und das Schlimme war dann noch, wir hatten dann eine neue Klassenlehrerin gehabt. Und diese Klassenlehrerin war auf Sri Lanka und hat das alles gar nicht mitbekommen und hat dann halt ihren Namen auch noch aufgerufen. Ach du, wie? Die hatte man nicht von Seiten der Schulleitung darauf hingewiesen? Nein. Was war denn da für eine Stimmung in der Klasse, als die den Namen aufrufen? Totenstille. Und hat irgendjemand was gesagt dann? Es erklärt? Ja. Wer? Die Mitschüler hatten das dann gesagt, also dass sie nicht mehr da ist. Liebe Maria, danke für den Anruf, wenn auch das eine sehr schwere und schlimme Erinnerung bei dir hervorgerufen hat. Ja. Jetzt kann man ja auch. Man hofft halt immer noch, dass man irgendwie den Täter oder die Täter findet. Ne? Vielen, vielen lieben Dank, Maria. Bitte. Und dir wünsche ich alles Gute von Herzen. Ja, und dir noch alles Gute für die Sendung, du mir. Dankeschön, sehr nett. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, heute Nacht heißt unser Thema, es geschah im Wald. Jetzt haben wir gerade was sehr Schlimmes gehört. Was habt ihr schon im Wald erlebt? An vielleicht auch gruseligen Sachen oder sehr traurigen Sachen, vielleicht auch irgendwas Verrücktes. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Nächster Anrufer ist Robert. Hallo Robert. Ja, guten Abend. 40 Jahre alt. Ja. So, du hast im Wald etwas erlebt. Ja, ich habe im Wald gelebt. Du hast im Wald gelebt? Ja, dreiviertel Jahr knapp. Ja, doch fast ein Jahr, also vom Frühling bis zum Ende Dezember. Wo war das, in Deutschland? Ja, im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, da gibt es ja auch Wälder. Ja. Und Wasserwälder. Im Münsterland, also schon näher Münsterland. Ja. Wann war das? Vor knapp 15 Jahren. Warum hast du es gemacht? Ich hatte damals eine sehr anstrengende Arbeitsstelle, wo viel zu viele Überstunden gemacht worden sind. Damals gab es so viele Kleinbetriebe, wo halt immer zu wenig Leute waren. Und da hat mir nicht gefallen, weil man keine Freizeit mehr hatte. Mhm. Und da habe ich dann gekündigt, bin dann zu meinem Vater, habe immer ein bisschen so Probleme mit meinem Vater gehabt. Und der hat dann direkt klipp und klar gesagt, entweder gehst du zum Amt, suchst eine neue Arbeit oder ich schmeiß dich raus. Mhm. Und da habe ich dann mich das erste Mal richtig getraut, mich meinem Vater aufzulehnen und habe gesagt, nö. Weil ich hatte auch noch gut was gespart, weil ich, wenn man nur arbeitet, kann man auch nichts ausgeben. Ja. Was war das eigentlich für eine Berufssparte, in der du tätig warst? Schlosser, okay. Mhm. Und da habe ich dann noch gesagt, nee, das mache ich nicht. Habe mir dann direkt von meinem Geld auch gutes Zelt gekauft mit 2,5 mal 2,5 Seitenlänge, also 5 Quadratmeter. Mhm. relativ luxuriös, auch gut aus, also super Klamotten habe ich mir direkt gegönnt, guten Grill, Isomatte, zwei Schlafsäcke und allen Scheiß. Also da hatte ich auch richtig wusste, ich kann überleben. Es ist ja eine kuriose Idee. Man hätte auch sagen können, oder hätte sagen können, ich mache jetzt erstmal eine Auszeit und mache eine große Weltreise oder so etwas. Warum? Ja, dafür war das Geld ja nicht genug, aber es sind auch andere Umstände, die dazu sprechen, dass man das auch versteht, genau. Ich bin Epileptiker und habe nichts gegen meine Eltern, aber habe immer so das Gefühl gehabt, gerade von meinem Vater, dass er mich nicht als krank, sondern ein bisschen wie behindert sieht. Ach so. Immer so betüdelt haben die mich. Okay, das erklärt aber noch nicht, warum du in den Wald gehst. Ja doch, dass er merkt, dass ich erwachsen werde. Ja gut, das hätte er auch gemacht, wenn du nach Frankreich gefahren wärst. Und das stimmt, ja, da war mir gerade auch so eine Kurzschlussreaktion. Also ich habe erst gesagt, dann... Aber es kann ja sein, dass der Wald offensichtlich auch vielleicht irgendwie eine Faszination auf dich ausgeübt hat. Ja, Natur ist auch immer, also ist immer schon, fand ich immer schön. Also ich fand das schön, wenn andere sich jetzt nachts, wenn die Räder kommen, Angst gehabt haben, dann fand ich das schöne Geräusche. Hast du dann deinem Vater, deinen Eltern gesagt, ich gehe jetzt in den Wald? Meine Mutter wusste das. Mein Vater wusste erst mal wochenlang gar nichts. Deine Mutter, hattest du es vorher gesagt? Ja, da habe ich direkt an den Tag, mein Vater war da noch am Arbeiten. Und da konnte ich dann, das war auch nur eine halbe Stunde weit weg von meinem Elternhaus. Also wir wohnen da ziemlich in der Natur. Und die Mutter hatte nichts groß dagegen? Die fand das gut. Ja. Sogar. In gewisser Weise. Dachte, Junge, pass auf. Gerade auch wegen meiner Krankheit, pass auf, was du machst. Aber die hat gemerkt, dass ich mir die Hörner abstoßen wollte. Ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, dass du hast dann gar nicht so ganz weit weg von deinem elterlichen Haus im Wald gelebt. Ja. So vom Radius her gar nicht so weit weg. Nee. Es gibt ja auch in Deutschland leider gar nicht, zumindest so in unserem Bereich, nicht so ganz tiefe Wälder, wo man da so Kilometer... Ja, ich würde mal den Kreis ansprechen, dann wüsste man, also so Kreis Borken, die unten der Ecke. Ja. Also da sind nur Wälder. Ja. Ja, also gut, aber es sind ja nicht so wahnsinnig tiefe Wälder, wo man sich dann auch verlaufen kann. Ja, wenn man die Ecken kennt, gibt es auch schon Ecken, wo so schnell keiner reingeht. Ich habe auch noch vorhin erwähnt, das war so ein Dorngebiet mit Himbeeren. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Sträucher das waren. Auf jeden Fall war da keiner gerne. Was hast du denn dann in diesem Dreivierteljahr bei Wind und Wetter im Wald gemacht? Ich gehe mal davon aus, dass du nicht im Winter direkt da warst, sondern so... Doch, auch im Winter. Auch im Winter. Das war da damals auch einen sehr kalten Winter. Da habe ich da auch mein Schlüsselerlebnis gehabt. Also... Ich habe einmal im Sommer, da kam die Polizei zu mir, zwei Polizisten, die waren dann nicht sehr freundlich und die sagten, da hätte jemand gesagt, ich würde Müll in die Natur schmeißen. Da wäre einem das Zelt aufgefallen und ich würde hier Müll reinschmeißen. Weil ich aber immer zu meiner Mutter zurückging und da den Müll hingeschmissen hatte und meine Mutter sehr pingelig war, musste ich den selber auch trennen. Also. Den grünen Punkt hat, ne? Ja. So, und das hatte ich auch in meinem Zelt und das konnte er auch erkennen. Da war Plastik drin und da war das andere drin. Und da habe ich denen auch meine Story so erzählt. Und dann waren die auch gut, dass es endlich einen gibt, der auch mal was macht, aber nicht direkt den Staat auch so auf der Tasche legt. So haben die mir das dann dargestellt. Und haben dich in Ruhe gelassen dann? Die haben mich dann in Ruhe gelassen. Du sagst, okay, die hätten mich ja auch rausschicken können aus dem Wald. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man darf das in Deutschland nicht. Nee, Wildhelden ist verboten. Nee, ist verboten. Aber nochmal die Frage, was hast du in dieser Zeit gemacht im Wald? Oh, viel gelesen. Also sehr viel gelesen. Manchmal, wenn ein Kollege Zeit hat und mir da besorgt hat, zwei Bücher eine Woche. Das heißt, du hast Besuch auch bekommen? Ja, ständig. Im Ach Sommer so. Ständig. Ach so, ich dachte, du hättest dich ganz in die Einsamkeit da zurückgezogen. Nee, ja, doch, abends viel, aber nachmittags so zum Grillen und Wochenende war viel Besuch teilweise sogar, ja. Verstehe. Das fand ich schön. Also mitten im Wald eine Grillzentrale fand die toll. Vor allem, die braucht nur anrufen und wenn die dann kamen, war der Grill warm, ne? Nun denken ja viele Leute, nachts im dunklen Wald alleine schlafen. War das gruselig? Ja, am Anfang, wenn man die Geräusche nicht kennt. Was sind das für Geräusche, die du da gehört hast? So allerhand. Rehe, meistens Rehe. Ja. Ne, und ab und zu mal ein Wildschwein, aber lernt man hinterher zu unterscheiden. Vor allem, wenn man mal rausguckt. Also in deutschen Wäldern droht ja eigentlich keine Gefahr von Tieren. Außer von Wildschweinen. Ja, und Mäuse. Ja gut, die können dich nur ärgern, aber die können. Ja, man fällt aufgefressen ein Stück. Ehrlich? Ich habe mal einmal vergessen, Chips wegzupacken und da hatte ich direkt nachts eine Maus drin. Okay, aber es gab keinen Zwischenfall mit einem Wildschwein? Nein, das habe ich nie gehabt. Also ich habe mich ja auch immer ruhig verhalten, erst am Anfang und irgendwann kannten sie mich und dann sind die auch um mich rum. Hast du dich nachts immer in dein Zelt zurückgezogen? Oder bist du auch schon mal durch die finstere Nacht, durch den finsteren Wald gewandert? Gewandert nicht, aber ich saß dann halt auch schon mal draußen und habe dann den Sternenhimmel genossen. Was sehr schön ist. Das war, weil das auch so eine kleine Lichtung war und weil wenn man umso weiter man aus der Zivilisation rauskommt, umso mehr dunkler das ist, umso besser sieht man das ja auch erst, ne? Und ja, also es war doch, also hat mir viel gebracht. Ich habe da gelernt, mit was auch Nahrungsmittel, wie wichtig das ist, wie man damit umgehen muss. Aber du hast ja immer die Sachen von deiner Mutter besorgt. Nee, nicht von meiner Mutter. Also meistens bringen lassen oder auch selber gekauft. Mhm. Ich war aber auch ab und zu mal essen bei meiner Mutter. Ach so, das war also kein absolutes sich zurückziehen in den Wald. Du warst immer wieder verbunden, auch mit Menschen oder mit der Zivilisation. Ja, also, spätestens nach einer Woche war ich immer mal wieder in der Zivilisation. Ja. Spätestens, also allerspät, ja doch, eine Woche, 14 Tage höchstens. Ja. Wie hast du das so gemacht mit Toilette und Waschen und? Ja, also taktisch, Windrichtung angepasst, Löcher buddeln und dann wieder verbuddeln, ne? Ja. Und gewaschen wurde sicher, wenn du zur Mama kamst, was? Nee, am Bach. Da am Bach. So einen schönen Bach und der war also meistens und war zwar kalt, aber es ging. Muss man sich halt nur dran gewöhnen. Warum hast du es nach einem Dreivierteljahr dann beendet? Das ist das Spannende an der Geschichte. Die Polizei kam nochmal. Mhm. Da war wirklich sehr kalt. Wenn ich jetzt eine Wetter, dann wüsste ich auch genau, welcher Winter das war, weil das war da richtig bis minus 15 Grad. Und das haben wir ja nicht so oft. Da kamen die beiden Polizisten nochmal, haben mich direkt beim Namen gerufen und haben gesagt, wir machen uns Sorgen. Wie geht's Ihnen? Mhm. Und da war ich so beeindruckt von denen, dass weil zwei wildfremde Menschen sich nach einem halben Jahr oder noch länger das ist schon verrückt, ja. sich an mich noch erinnern konnten und dann von Kilometer, das war ja von der Zentrale auch nicht so nicht so ein Stück, zu mir gefahren sind und mich da aufgesucht haben und guckt, wie es mir geht. Die wollten dich wieder nicht vertreiben, sondern Nein, die machten sich Sorgen gucken, um dich. Wie es mir geht. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, Jungs, das hat mich jetzt so beeindruckt. ich komme wieder Zeit, mit. Dass ich zurückgehe und war auch, glaube ich, ein paar Tage später war ich dann, habe ich bei meinen Eltern ausgesprochen und dann ging es wieder. Und wieder vertragen mit dem Vater? Ja, einigermaßen. Einigermaßen. Jetzt geht es langsam. Ja gut, das ist schon eine ganze Weile her. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wird auch Zeit. Wenn du das so Revue passieren lässt, was war das Wichtigste, was es dir gebracht hat? Dass Hoffnung immer noch da sein kann und immer noch Menschen gibt, die dass man unerwartete Freunde finden kann, wo man nicht dran glaubt. Im dass Wald. Menschen, auch fremde Menschen anhelfen können. Das ist lustig, weil ich habe es ja hier schon einige Mal erzählt, dass ich im Winter auch gerne in den Wald gehe, nach Lappland. Und da kommt dann aber niemand. Da muss ich mich um alles selbst kümmern. Da ist weit und breit keine Menschenseele bisweilen. Ja gut, ich war ja nicht zwei Tage da drin, da war ja schon längere Zeit. Ne? Ja, ja. Und also es hat mir sehr viel gebracht, doch. Robert, schöne Geschichte. Vielen Dank, dass du dich dazu gemeldet hast. Ja, gerne. Ich bin Hörer von der ersten Stunde. Das freut mich. Danke. Schönen Abend noch. Dankeschön. Ne? Tschüss. Ciao. Ich habe übrigens auch, obwohl ich ja eigentlich hart gesotten bin in Sachen Wald, muss ich eine kleine Geschichte erzählen, das war hier in Deutschland. Da wollte ich eine Nachtwanderung machen, alleine durch den Wald, hier im Bergischen. Und das habe ich schon oft gemacht und in der Regel macht mir das nichts aus und ging dann, es war wirklich stockfinster und der Himmel war bewölkt, also es gab kein Mondlicht oder Sternenlicht und ich ging in einen Wald hinein. Das war zuerst ein Laubwald. Das ging noch, weil man dann nach einer gewissen Zeit die Augen gewöhnen sich ja daran und dann kann man das sehen. Und dann ging ich in einen Tannenwald. Und ich ging immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und plötzlich stand ich in diesem Tannenwald und bemerkte, dass es wirklich absolut dunkel um mich herum war. Guckte ich nach vorne, war es dunkel. Guckte ich nach hinten, war es absolut dunkel. Und da packte mich wirklich so eine fast eine archaische Urangst. Ich kann das nicht erklären, vor was ich da Angst hatte, so dass ich sofort die Kehrtwende gemacht hatte und ich wusste so ungefähr den Weg, weil ich konnte ja nicht sehen und bin dann wirklich wieder zurückgegangen. Das ist mir heute noch wieder sehr in Erinnerung gekommen, als ich über unsere Sendung heute Abend nachgedacht habe. Das ist nicht erklärbar. Es war eine Angst vor dem Nichts, die Angst vor der Schwärze oder was auch immer. Weil ich habe ja Ähnliches auch schon mal erlebt. Hier ist Lydia. Lydia ist 73. Hallo Lydia. Hallo. Hallo Lydia. Hallo Domia. Ich freue mich, dass du da bist zu unserem Thema. Es geschah im Wald. Ja, es geschah im Wald. Ich war, das ist schon ein paar Jahre her, auf dem Friedhof in Dünnwald. Ja. Und da habe ich einen älteren Herrn kennengelernt, der auch Witwer war. Mhm. Und der frug mich, ob ich noch Zeit hätte, mit ihm ein bisschen da anschließend im Wald zu spazieren gehen. Oh. Und da habe ich gedacht, na ja, der ältere Mann, der kann da nichts tun und so, ne. Tun der Gefallen, die freuen sich, wenn sie sich mit jemandem mal unterhalten und so, ne. Ja. Ja, da sind wir ein Stück da durch den Wald. Jan hatte meine Hand gehalten. Auf einmal sagte er zu mir, er riecht gerne Fläumchen, Muschis. Oh, oh. Da ging er aber zur Sache. Ja, und da habe ich gesagt, wie Muschis, wie meinen Sie das denn? Ja, unten würde er gern französisch Frauen beglücken. Da bist du doch aus allen Wolken gefallen, oder? Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also ich war 25 Jahre verheiratet und mein Mann hat sowas nie gemacht, nie. Ja, und auch nie gesagt? Nein, nein. Der stand nur immer auf Bumsen. Bumsen, bis er oben runterfällt. So, und, ja, jetzt gehst du mit einem wildfremden Mann in den Wald und der sagt sofort sowas Schweinisches. Ja, das war ja am Tag, war ja nicht in der Nacht, war Nachmittag gewesen. Wie ging es dann weiter? Und auf einmal, habe ich gedacht, habe ich meine Hose ausgezogen und habe mir die unter der Arme geklemmt. Da sind wir so einen schmalen Pfad gegangen. Ja. Und da habe ich mich an einen Baum gestellt und er hat sich vor mir gekniet. Sag bloß. Und da ging er zur Sache. Nein. Mann. Das war ein Gefühl, Domian. Ich kann dir sagen, ich habe gedacht, ich kriege Gehirnstaufe. So was Schönes habe ich noch nie erlebt. Ich hatte einen Orgasmus, der hätte länger anhalten müssen. Also du warst mit einem richtigen Fachmann da unterwegs. Ach, das war der richtige Fachmann, das kann ich dir sagen. So was habe ich noch nie erlebt. Ja. Sag mir doch mal genau, wie alt du da warst. Ja, wie alt war ich da? Mein Mann ist 84 gestorben und ich bin 40 geboren und das war ein Jahr so danach. Ja. Ja, da 85. Ja, ich bin 40 geboren. Dann warst du 45, 46, so. Ja, kannst, ja. Da hatte ich schon ein ganzes Jahr nichts mehr gehabt, ne? Und wie ging es dann weiter? Ja, dann haben wir uns nochmal getroffen. Im Friedhof. Und warum immer auf dem Friedhof? Wir hätten ja gleich in den Wald gehen können. Ja, wir mussten ja unsere Gräber pflegen. Ach so, verstehe. Er, seine Frau, ich, meinen Mann. Natürlich. Frische Blumen, ja. Und so weiter und so fort, ne? Ja, und anschließend sind wir dann immer da, direkt in Dünnwald, da ist ja direkt grenzt da dran, so ein schöner Wald, und da sind wir in der Wald wieder gegangen. Ich hatte Schiss gehabt, ich hab gedacht, wenn jetzt der Förster gut und schieß und Zehnte hinten rein, da wäre was gewesen. Aber ich hab das so genossen, und die war Augen zugemacht. Und einmal haben wir es im Auto gemacht. Ja. Und einmal war er bei mir. Ja. Zu Hause. Mhm. Aber das wollte ich nicht, weil ich noch einen schulpflichtigen Jungen hatte. Da hatte ich immer Angst gehabt, naja, gut, der Junge nach Hause. Ja, ja. Also am schönsten war es im Wald. Und da war am schönsten war das im Wald. Aber es war immer nur, dass er es oral gemacht hat, ne? Das erste Mal. Das erste Mal. So was Herrliches. Und der sagte noch zum Schluss, sagt er, wenn es kommt, dann sagst du Bescheid. Ich habe nur die Augen zugemacht und genossen. Ich denke, was will der jetzt? Da habe ich gedacht, der beißt mir mein Kitzel ab. So geil war der gewesen. Der war so geil da drauf gewesen. Und er sagte zu mir, er ist glücklich, wenn er Frauen auf diese Art und Weise beglücken kann. Also der wollte dann gar nicht mit dir schlafen danach? Nein. Das war immer mit dem der Mund? Der war auch vollkommen angezogen. Der hat einen Anzug an. Und, ich brauchte auch bei ihm nichts zu machen. Gar nicht. Ich meine, du konntest dich wunderbar bedienen lassen. Ja. Also, herrlich. Das war mal herrlich. Wie lange hielt denn dieser Kontakt dann an? Ja, das war ungefähr zwei, drei Monate, dann ist er gestorben. Ach. Ich habe ja das Grab von seiner Frau gesehen. Ja. Wir sind ja dann über dem Friedhof immer spazieren gegangen, haben uns unterhalten. Hör mal, das ist aber ein Unglück, dass der dann nun gerade auch dann auch gestorben ist. Ja, der war viel, viel älter wie ich gewesen. Bist du denn dann an sein Grab aber auch ab und zu gegangen? Ja, bin ich auch gegangen. Aber ich habe immer gedacht, vielleicht guckt die Zunge noch darauf. Aber das war nicht der Fall gewesen. Ich spreche übrigens gerade mit Lydia, falls es so interessiert, 73 Jahre alt. Ich sag, ja, ist doch was Herrliches, du bist ja, wenn man einen Orgasmus hat, ne? Es gibt doch nichts Schöneres, wenn man nichts anderes auf der Welt hat. Natürlich. Ist das herrlich. Natürlich. Wie sieht's denn heute bei dir aus mit dem Orgasmus? Ja, heute. Es ist ruhig geworden. Ich habe keinen Mann mehr, schon lange nicht mehr. Vielleicht solltest du mal auf dem Friedhof wieder spazieren gehen. Ja, vielleicht lernt man wieder einen kennen. Man weiß es nicht. Lernt man ja Witwer kennen. Ne? Genau. Und vielleicht ist dann auch wieder in der Nähe ein Wald und manchmal wiederholen Dinge sich ja. Ja, das kann ja möglich sein. Das ist ein toller Tipp von dir. So. Das werde ich befolgen. So, und wenn, dann könntest du ja nochmal anrufen und uns die Geschichte weitererzählen. Ja. Es geschah im Wald. Es geschah im Wald. Das, nee, das war wirklich herrlich gewesen. Also so ein Gefühl habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe jetzt wirklich rausgehört bei dir, dass du mit diesem Mann durch diese Art der Sexualität einen Orgasmus erlebt hast, den du vorher nicht erlebt hast. Nee. Das ist toll. Das war toll. Ja, das ist wirklich toll. Was denkst du, der ging von der Zehe bis hoch in den Kopf rein. Also ich habe gedacht, ich kriege eine Hirnstaufe. Du warst ja... Ehrlich, sowas Herrliches. Du warst ganz von Sinn. Ich war ganz von Sinn, ich war ganz weggetreten. Stell dir mal vor, da wäre ein Spaziergänger vorbeigekommen. Ja, das war ja so ein ganz schmaler Pfad. Das wäre mir egal gewesen, ich habe die Augen zugemacht. Ich war ja auch nicht ausgezogen, ich hatte ja nur einen Rock an, den habe ich hochgehoben. Ne? Ja. Und hör mal, der nächste Tag, ne, ja, da hatte ich auf einmal in der Waden einen Krampf, so eine Art Muskelkater gehabt. Da war ich am Überlegen, woher hast du das? Das hatte ich von dem strammen Stehen. Natürlich. Ich hatte doch Pumps an, ja. Ja, klar. Wenn man so steht da am Baum. Wie lange hast du denn am Baum gestanden? Oh, das war nicht lange. Naja, aber immerhin, du warst schon angestrengt da. Ja, das war schon Spannung, ne. Ja. Ja, aber das war herrlich. Also ich würde es jedem mal empfehlen, in der freien Natur und an der frischen Luft. Ja, aber es hat ja nicht jeder so ein Glück, dann auch so einen tollen Liebhaber zu haben, ne? Oder ja, zu finden. Das ist das Problem. Die meisten machen das nicht, glaube ich nicht. Ne? Glaube ich auch nicht so. Lydia, ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja. Wir können uns gerne mal zu einem anderen Thema nochmal unterhalten. Ja, also, ich gucke immer deine Sendung. Das freut immer mich interessante total. Sachen. Ja, ich danke dir. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, unsere Lydia. 0800 220 50 50. Ich komme schon ins Stottern. Peter ist hier. Peter ist 35. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen. Hallo, Peter. Ja. So, deine Waldgeschichte. Ja, ich habe auch eine Geschichte zum Wald. Und zwar, es gibt einen Parkplatz in der Nähe bei mir. Ja. Und, wie soll ich sagen? Also, das ist so Art, ein Treffpunkt, ein Schwulenparkplatz. Ah, ein Sexparkplatz für Schwule. Ja. Im Wald, am Wald. Ja, also, Parkplatz. Mhm. Und, da geht man halt in den Wald rein. Mhm. Ja. Ach so, man bleibt nicht im Auto, man geht dann man schlendert irgendwie in den Wald. Ja, also man kann auch im Auto bleiben, aber das ist in der Nähe von der Bundesstraße und man geht in den Wald rein. Mhm. Und ich gehe immer wieder, ja, öfter in den Wald. Also erlebst du was Ähnliches wie was Lydia gerade erzählt hat? Ja. Wie geht denn das da so zu? Dann schlenderst du als... Bist du schwul oder bist du bi? Bi, also eine... Ich bin verheiratet. Mit einer Frau? Ja. Ah. Aber das zieht mich immer wieder dahin. Also bist du bisexuell? Oder bist du nur scheinverheiratet? Bi. Kam jetzt ein bisschen zögerlich. Ja. Na gut, das müssen wir nicht vertiefen. Wir vertiefen aber gleich noch, dass du natürlich deine Frau fremdgehst, indem du da das machst. Aber das klammern wir mal eben aus, das behandeln wir gleich. Du schlenderst dann in ich gehe davon aus, du gehst da nachts hin oder am Tag? Nein, nur nachts. Nur nachts? Ja. So, da ist es dunkel. Und dann gehst du in diesen Wald. Beschreib das mal, was passiert da? Ja, also ich fahre mit dem Auto dahin zum Parkplatz und gehe in den Wald und ja, da geht's dann halt zur Sache, nicht? Also da schlendern andere Homosexuelle rum? Ja. Und wie kommuniziert man da? Wie spricht man sich da an, oder was? Ja. Eigentlich, ja, ist schwer zu erklären. Also wie signalisiert man sich, dass man sich gegenseitig scharf findet? Ach, das ergibt sich im Wald. Aber man sieht doch im Wald nichts. Nee, eben. Also, ach, das ist der Reiz daran. Ein Darkroom im Wald. Ah, ich verstehe. Na gut, aber wenn da mal der Mond scheint, so Silhouetten sieht man denn ja schon, oder die Gesichts... Ja, sicherlich. Und dann gibt es Sex. Ja. Im Stehen, oder wie? Ja. So, ist aber unbequem. Ja, aber gut, der schnelle Sex. Welche Art von Sex? Ja, mit allem drum und dran. Und ich habe auch das Gefühl, also da sind auch sehr viel Heteros, nicht? Also LKW-Fahrer oder nicht? Mhm. Ja. Spricht man überhaupt dabei? Nein. Es wird alles ohne Sprache geregelt? Ja, fast. Ach. Ja. Der schnelle Sex im Wald. Der schnelle Sex im Wald. Wie lange dauert der? Die schnell, Nümmerchen. Ja, das kann ich nicht sagen. Also kommt drauf an. Nicht? Aber wie gesagt, ich finde es auch relativ gefährlich da. Erklär's mal. Ich glaube, ich finde auch, aber erklär du es mal, warum du es gefährlich findest. Ja, weiß ich nicht. So anonym und im Wald. Also ich mein Auto steht am Parkplatz. Man geht 200-300 Meter in den Wald rein. Ja. Und ja, gut. Hättest du auch schnell mal ein Messer im Bauch? Eben. Und der Autoschlüssel wäre weg und eben. Zum Beispiel. Eben. Ja. Ja, das ist in der Tat gefährlich. Aber wie gesagt, also der Reiz ist halt da, nicht? Lebst du deine schwule oder bisexuelle Ader nur so aus? Ja. Nur so. Also hast du dich schon mal in einen Mann verliebt? Nein, eigentlich nicht. Du bist jetzt 35, wie lange praktizierst du schon diese geheime Welt? Ganz kurz. Ach. Also vielleicht ein Jahr. Ach, guck an. Ja. Wie bist du drauf gekommen? Also durch Zufall. Also ich bin auf diesen Parkplatz gefahren. Musste mal pinkeln. Mhm. Und du wusstest gar nicht, was da los ist. Ja, genau. Das ist ja auch schon wieder lustig. Und das kam mir so... Plötzlich packte da jemand an, der gar nicht anpacken sollte. Nee, und das kam mir so dubios vor. Es, ja, ging so einige Männer da rum und ging in den Wald und drehten sich wieder um und guckten, ob ich hinterherkomme. Und ja, gut. Ja, aber da muss einer den ersten Schritt gemacht haben. Du wusstest nicht genau, oder hast es nicht doch schon geahnt, hier ist jetzt irgendwas Sexuelles im Gang? Nee, ich war so naiv. Also, gut, ich hab's geahnt nachher. Mhm. Nicht? Erinnerst du dich dann erinnerst du dich auch gut an deinen ersten? Ja. Wie war der? Ja, super toll. Ja. Aber von dem ging natürlich dann die Initiative aus. Du, ja, natürlich. Du standst da ja wie der Hase vom Berg. Also dieser schnelle Sex, das hat mich gereizt. Hast du denn vorher auch noch nie irgendwas mit einem Mann gemacht? Nein. Hattest du vorher Fantasien, mit Männern was zu machen? Ja gut, ja, ab und zu mal, aber also nicht so extrem. Also ja. Komischerweise ist es so, also es wird immer öfter bei mir. Das nicht? Wollte ich gerade fragen, wie oft du auf diesen Parkplatz fährst. Ja, weil das bei mir in der Nähe ist, schon 3-4 Mal in der Woche. Oh, das ist ja schon eine Regelerscheinung dann. Ja. Schützt du dich? Ja. Definitiv und immer? Ja. Dafür ist dann Zeit, da rumzufummeln mit einem Kondom, das geht. Ja. Nochmal zu dem Wald. Ich vermute mal, tagsüber kann man da auch rumlaufen, da sind auch Männer. Weiß ich nicht, kann ich nicht so genau sagen. Dich zieht's auf jeden Fall in der Nacht dahin. Sind denn da, wenn man sich das so vorstellt, sind da viele? Ja, sehr viele. Hängt wahrscheinlich auch von der Temperatur ab, ne? Im Winter, im Sommer sind wahrscheinlich mehr da. Ja, sicherlich, nicht? Aber wie gesagt, also das ist auch so ein Trucker-Parkplatz. Und ja. So weit, so gut. Wenn du jetzt ein Solomann wärst, würde ich sagen, okay, ist nicht jedermanns Sache, aber es ist dein Ding und hab Spaß dabei. Aber jetzt wird's kompliziert. Du hast eine Frau. Ich wollte auch nur mal das Thema Wald anschneiden und ich habe da kein Problem mit Du hast nicht das Gefühl, deiner Frau fremd zu gehen? Oder sie zu betrügen? Ja, das ist mein Problem halt, nicht? Ja, das ist ein Problem. Ja. Das ist wirklich ein Problem. Das muss natürlich für dich irgendwie lösen. Du kannst ja nicht alt werden. Hast du Kinder? Nein. Wie läuft denn die Ehe an sich so? Auch relativ gut. Ja. Auch sexuell? Ja. Ich merke, du möchtest da gar nicht so drüber reden, ne? Nee. Ich merke schon. Da will ich dich ja gar nicht drängen. Das Thema heißt ja auch wirklich, es geschah im Wald und du hast uns erzählt, was im Wald... Ja, es war nur das Thema, es geschah im Wald. Genau. Und das wollte ich nur sagen. Und die andere Problematik hast du sowieso selbst auf dem Schirm. Ja. Ich verstehe. Dann will ich ja gar nicht weiter... Nee. Eindringen und dich da befragen. Ja, Peter! Ich wollte nur zum Thema Wald was sagen. Und das ist ein guter Aspekt, weil das gibt es ja natürlich in der Schule, aber in der Heteroszene auch diese Parkplätze im Wald, wo man sich trifft und wie auch immer da irgendwas macht. Das ist auch das sind auch Waldgeschichten, du hast völlig recht. Ja. Danke für deinen Anruf, Peter. Okay, du alles Gute. Danke. Tschüss, ciao. So, zweimal Sex hatten wir jetzt im Wald. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Hier ist Rosemarie. Rosemarie ist 64. Guten Morgen, Rosemarie. Guten Morgen, Domian. Rosemarie. Du hast auch was im Wald erlebt. Ja, bin total nervös. Also eigentlich am Waldrand. Ja. Aber es ist schon lang her. Es war 1979. Ja. Damals habe ich am Straßenstrich gearbeitet. Du? Ja. Ja. Ich muss also ein bisschen aufpassen, dass ich nicht bayerisch spreche, weil sonst verstehst du mich. Ja, genau. Ich sag dann schon, wenn ich es nicht verstehe. Ein bisschen bayerisch darfst du ruhig. Okay. Und das war Sonntag, 17 Uhr, das weiß ich noch genau, im Sommer. Mhm. Mein letzter Kunde, oder Freier, egal. Und ich bin mit dem Waldweg zum Waldrand gefahren, mhm, im Auto. Mhm. Und dann habe ich schon ein Fahrrad gesehen und habe mir aber nichts gedacht. Ein Fahrrad am Wald irgendwo stehen? Ja, am Rand. Am Rand, ja. Auch, ja, ja. In der Nähe. Ja. Es war vielleicht ein Fehler. Es war ein Fehler, dass ich da nicht weggefahren bin. Auf alle Fälle, wir waren uns einig, der Freier und ich. Fenster war auf, es war heiß. Und du saßt ja im Auto des Freiers, ne? Genau. Ja. Mhm. Und wir haben uns ausgezogen. Mhm. Ich hatte ja nicht viel an, nur Unterhose war ja heiß, mhm, eher mehr. Und bevor es zur Sache ging, habe ich auf einmal eine Pistole am Kopf. Aber nicht von einem Freier? Nein, von draußen. Und das war, wie sagt man, ein Spanner, ne? Mhm. Einer oder Lurer, ne? Ja, ein Spanner, okay. Genau. So. Und sagte der was? Ja, ich soll aussteigen. Und der Freier wusste von dem Spanner auch nichts? Ja, nee. Nix. Ja. Der ist gleich raus vom Auto. Ich habe Familie, bin verheiratet, Kinder. Das volle Programm halt. Und ist davon gelaufen. Ach, und das Auto blieb stehen? Das Auto blieb stehen. Und du standst da halt nackig mit dem Spanner? Ich stehe da. Dachte ich mir so, der will jetzt mein Geld. Ja? Wie viel Geld hattest du bei dir? So 220 Mark. Ja. Ich hätte sie mir gleich gegeben, ist ja klar, ne? Mhm. Nein, der wollte von mir Gummis, also, wie sagt man? Verhütung. Pariser. Pariser, genau. Kondome. Kondome. Kondome. Ja. Da war ich ganz überrascht. Ich gleich in die Tasche gegriffen, ich hatte ja genügend dabei, habe ihm eine Handvoll gegeben. Mhm. Und in dem Moment, wo er die genommen hat, bin ich davon gelaufen, Richtung Waldweg, nach raus zur Straße. Obwohl er eine Pistole in der Hand hatte? Genau. Und er wollte gleich mehrere Gummis haben? Ja, ich habe mir eine ganze Handvoll. Ja, und dann bist du weggelaufen? Und ja, dann? Und ich bin aber komischerweise, ist mir sofort eingefallen, du musst zickzack laufen. Ich habe das einmal in einem Krimi gesehen. Mhm. Und habe das gemacht und dreimal hat er mir nachgeschafft. Ach, du lieber Gott. Und ich habe das gehört, wie das immer gepfiffen hat. Ach, du lieber Gott. Und du bist nicht stehen geblieben? Nein, ich bin gerannt. Das ist ja Wahnsinn. Und am Anfang, also zur Straße hin, dann ist ein Geländewagen gekommen. Da war ein Förster drin gesessen. Und der, kurz habe ich ihm das hingeschrien, bin weitergerannt, der ist Richtung Wald und gleich über Funk, Polizei und dann haben sie gesucht, den haben die nicht gefunden. Nie? Nie. Das Rad war da, aber den haben sie nicht gefunden. Ach, mich haben sie dann mitgenommen zur Wache, also alles aufnehmen. Was wollte der? Ja, was wollte der? Kondome. Dann haben sie alle gelacht. Ach, ja. Das ist ja blöd, ne? Ja, absolut. Ja. Was glaubst du, was er wirklich wollte? Keine Ahnung, ich bin ja davon gerannt. Aber oder wollte der, vielleicht hast du es falsch verstanden, vielleicht wollte der nur ein Kondom, um dann mit dir zu schlafen? Keine Ahnung, oder er wollte mich erschießen, ich weiß es nicht. Es ist mir eingefallen, wie ich das Thema da gehört habe, dann ist mir das eingefallen, haben wir gedacht, naja. Hast du denn irgendwann nochmal Kontakt zu dem Fahrer des Autos? Nein, gar nichts. Die Polizei wird den ja irgendwie da gefunden haben. Ja, ja, der ist ja wahrscheinlich wieder zurück und ich glaube, der ist nie mehr in seinem Leben. Ja, das glaube ich auch. Gefahren, ne? Das glaube ich auch. Du hast gerade gesagt, ein Spanner. Vielleicht war das gar kein Spanner. Vielleicht war das einfach ein Perverser. Irgendwas. Ja, ich denke auch. Das haben sie auch dann bei der Polizei gesagt. Das war bestimmt der Perverser. Ne? Also ich habe halt Glück gehabt, ne? Das, und der hat wirklich scharf geschossen? Ja, der hat scharf geschossen. Kannst du dir im Nachhinein erklären, dass du da wild weggelaufen bist und nicht stehen geblieben bist und dich hast fallen lassen? Ja, ich habe Angst gehabt. Jetzt habe ich ein Kind, ne? Hattest du damals schon ein Kind? Ja, ich habe einen Sohn, der ist jetzt inzwischen 44. Und das heißt, du bist damals vielleicht dem Tod entronnen. Ja, es war vielleicht zweite Chance. Hast du danach noch weiter als Prostituierte gearbeitet? Nicht mehr lange. Ich habe dann nach einem Dreivierteljahr habe ich aufgehört. Es ist so viel passiert dann auch und ich habe das auch schon ins Auge gefasst gehabt, dass ich mit 30 Schluss mache. Wie viele Jahre hast du insgesamt auf dem Strich gearbeitet? 11 Jahre. Ja. Wenn du bist heute eine Frau von 64 Jahre, genau. Wenn du diese Zeit zurückschaust, wie beurteilst du die Zeit für dich als Hure? Ja, also ich habe das immer als, für mich war das nur Geld verdienen. Mhm. Also ich habe da den Kopf ausgeschaltet, aber es bleibt natürlich immer was hängen. Was bleibt hängen? Ich weiß auch nicht. Ich meine, ein Makel ist da. Ich denke auch, dass psychisch irgendwas hängen bleibt. Also ich bin dann, ich habe mich scheiden lassen dann, also es war 79, 88, ich war ja verheiratet in der Zeit, war 20 Jahre verheiratet mit dem Mann. Und dein Mann wusste, dass du auf dem Strich bist? Er wusste das, ja. Und hat das geduldet? Ja, genau. Es war halt nur Geld verdienen, überleben. Hast du hinterher dann nochmal geheiratet? Nein. Ich würde dann nicht mehr heiraten. Aber eben der Sohn weiß auch. Und ich denke ja mal, es hängt irgendwie, auch wenn er sagt, er versteht das von mir und der Papa ist schuld, aber ja. Trotzdem ist immer so ein Beigeschmack. Ne? Hast du nach dieser Zeit, nach dieser aktiven Hurenzeit, nach einem gewissen Abstand, hast du wieder Spaß an Sexualität finden? Nein, überhaupt nicht. Ja, bis heute nicht. Mhm. Das Thema ist tabu. Das tot. Habe ich irgendwie, also ich bin ja 19 erst gewesen, wie ich da angefangen habe. Mhm. Und da ist irgendwas kaputt gegangen, denke ich einmal. Mhm. Ich habe ja dann nur eine Trinkerkarriere hinter mir. Ah, ab 2001 war ich 4 Monate auf habe ich eben so eine Langzeittherapie gemacht. Ja, ja. Und bist heute vom Alkohol weg? Bin ich weg. Ja, sehr gut. Aber also, und die wollten auch einmal mit mir Therapie machen wegen dem, aber ich weiß auch nicht, Thema, also in dem, ich weiß auch nicht, ich habe mich da zurückgezogen. Ja. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit dem Bayerisch. Ja, es ist kompliziert. Aber eines will ich sagen. Also ich habe, jetzt ist er schon vorbei. Das war jetzt mein, ich habe mir jetzt selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich habe gestern Geburtstag gehabt und ich wollte schon immer mal telefonieren, aber ich habe mir nie traut. Und habe mir gedacht, das packe ich einfach, das schenkst du jetzt selber. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich das ist sehr lustig. Du hattest gerade Geburtstag? Ja. Dann gratuliere ich sehr herzlich nachträglich. Danke. Und wünsche natürlich von Herzen alles Gute. Mhm. Schön, dass du angerufen hast. Und schön, ja, dass ihr mit. Also ich habe dann damals, wo ich aufgehört habe, bin ich in die Arbeit gegangen. Ja. Es war eine schwere Zeit, aber ich habe es geschafft. Sehr und gut. Ich war froh, dass ich es gemacht habe. Und ich habe nie mehr Kontakt aufgenommen. Mhm. Rosemarie, ich glaube, dass wir über dich und dein Leben noch lange reden können. Aber wir müssen jetzt mal Schluss machen, weil das Thema ja heute ein bisschen eingegrenzt ist. Ich werde nochmal anrufen. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ich bin. Hab mich gefreut, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich auch sehr, dass du angerufen hast. Alles Gute. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. 1.43 Uhr, 1.44 Uhr haben wir jetzt. Und hier ist die Sabine. Und Sabine ist 55. Guten Morgen, Sabine. Hallo du, Mian. Hallo Sabine. Von deiner ganzen Sexerei, da muss ich erstmal wieder zu meinem Thema kommen. Okay, atmen wir mal einmal tief durch. Jetzt kommt was ganz anderes. Wobei das gerade war ja, da war ja der Sex nebensächlich, sondern es ist ja fast ein Mord geschehen. Ja, bei mir geht es um eine Tote. Um eine Tote? Ja, und zwar bei uns am Wald gab es ein Försterhaus. Mhm. Wo wir auch als Kinder Kastanien und Eichen und so einen ganzen Mist hingeschleppt haben für die Tiere. Mhm. Und da gab es eine Brücke über die Ilmenau. Das ist so ein kleiner Fluss. Ja. Und irgendwann hatte ich dann zu meinen Kindern gesagt, ich will euch mal zeigen, wo ich immer als Kind gespielt habe. Mhm. Habe meine Kinder genommen und mein Patenkind noch. Mein Sohn war, der muss so 4 gewesen sein, meine Tochter 10. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Und naja, wir sind dahin und haben da auch so rumgeflaxt und gemacht und getan. Und mit mal schwimmt uns da jemand entgegen. Ach. Und das war eine kleine Person und ich hatte gedacht, das ist ein Kind. Mhm. Nun hatte ich meine 3 Kinder dabei und mein erster Gedanke war, du musst irgendwie dieses Menschenwesen da rausholen. Mhm. Also bei dir schon klar, dass das ein Mensch war? Das, ja, das war sofort klar. Das konnte man sehen. Lag der Mensch auf dem Bauch? Nee, ja, Gott sei Dank. Auf dem Bauch, also das Gesicht ins Wasser. War im Wasser. Mhm. Aber sie hatte so einen blauen Rock an und meinem Sohn habe ich dann erzählt, der war noch sehr klein. Oh, da hat wieder einer seinen Müll reingeschmissen. Soweit hatte ich dann schon geschaltet. Mhm. Habe die 3 Kinder genommen und bin dann bis zum nächsten Haus gelaufen. Mhm. Und habe dann die Kripo anrufen lassen. Aber währenddessen schwamm doch dann die Leiche weiter den Fluss runter. Aber die wussten ja nun... Da ist sowas, da ist was, wussten die. Ja, wo und vor allen Dingen, wo sie was aufbauen können, wo sie die dann rausholen können. Mhm. Und da habe ich mir natürlich Vorwürfe gemacht, dass ich da nicht handeln konnte. Mhm. Aber in dem Moment waren die 3 Kinder auch irgendwo wichtig. Irgendwie ist man auch kopflos, wenn man sowas sieht. Die anderen Kinder, haben die das denn kapiert? Ja, sofort. Sofort? Sofort. Also da war sofort klar, das ist ein Mensch, das ist eine Puppe oder irgendwas? Nee, das hat man gesehen. Wie alt waren die anderen Kinder? Also meine Tochter, die muss so 10 gewesen sein. Ja. Und die andere, die war so 11, 12. Wie hast du denen das dann erklärt? Ja, hinterher, als wir dann in Ruhe hatten, habe ich denen das dann erzählt. Und dann kam auch der Kripo-Mensch noch zu mir und sagte mir dann, das war kein Kind. Es sah bei denen auch erst von Weitem so aus. Es war eine über 80-Jährige, die sich das Leben genommen hat. Ach. Die haben zu Hause einen Brief gefunden, einen Abschiedsbrief. Und die Frau ist ertrunken, oder? Ja, die ist da ins Wasser gegangen. Und das kannst du nicht mit dem Rhein vergleichen oder so. Halt so ein ganz normaler kleiner Fluss, wie der überall so rumplätschert. Und da ist die Frau drin ertrunken, in diesem kleinen Fluss. Ja, gut, wenn sie vielleicht nicht schwimmen konnte und vielleicht krank war oder... Wie sie es gemacht hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich so erschüttert, dass sie sich da nun mit in so einem hohen Alter das Leben genommen hat. Wie lange lag sie denn da schon in dem Wasser? Wie lange trieb sie denn schon? Weißt du das ungefähr? Das war kurz vorher, kurz wieder vorher. Rein. Ja, ja. Mhm. Bloß die sagten mir auch, ich hätte die allein nie rausgekriegt, weil die so vollgesogen war, die Klamotten, alles. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass als du das gesehen hast, dass die Frau da schon tot war? Ja, da war die tot, ja. Da hättest du gar nichts mehr machen können? Nein. Und die haben halt auch wirklich gesagt, ich hätte keine Chance gehabt. Die haben die mit 4, 5 Feuerwehrleuten da rausgeholt. Mhm. Du kanntest die Frau aber nicht? Weitläufig. Nee, zum Glück nicht. Mein Vater kannte die. Also wir waren da in dem Ort auch nur zu Besuch. Mhm. Und weiß man was Näheres, warum die Frau sich das Leben genommen hat? Ja, Ärger mit der Familie. Ach, sie war gar nicht krank? Nee. Bloß sie war wohl irgendwie über. Wie das halt häufig so ist, ne? Das ist auch so eine Situation, die man eigentlich nur so in Krimis sieht, ne? Ja. Und plötzlich ist man selbst in der Lage und sieht da was schwimmen. Genau. Dann bin ich erst noch gefragt worden, ob ich noch irgendwelche Leute gesehen habe. Und es hätte ja auch was sein können, dass das einer gemacht hat oder so. Ja. Aber das war nicht. Und dann kamen sie nachher aber halt nochmal und sagten, wir haben in der Wohnung den Abschiedsbrief gefunden. Mhm. Aber da reden meine Tochter und ich heute noch drüber. Die Tochter ist heute wie alt? Ja, über 30. Über 30. Ja, klar. Wahrscheinlich war es für die Tochter ein noch intensiveres Erlebnis als für dich als erwachsene Frau. Ich meine, für dich war es auch schon ungewöhnlich genug, so etwas zu erleben. Ja, und ich hatte durch meinen Beruf auch schon Tote gesehen und so. Aber das ist eine ganz andere Sache, wenn damit mal einer so lang schwimmt, ne? Das denke ich manchmal auch, wenn man so in Zeitungen liest, dass zum Beispiel Spaziergänger irgendwo im Wald eine Leiche finden. Ja, ich habe immer gesagt, ich finde beim Pilzesuchen mal eine Leiche. Und dann ist es fast indirekt passiert. Ja, und wir waren danach auch ab und zu noch mal Pilze sammeln, aber mein Mann war das zu anstrengend. Der durfte nicht mehr als einen Meter von mir weg, weil ich wirklich Angst hatte im Wald. Ne? Seit diesem Ereignis? Ja, total. Ja, haben wir vorhin schon mal gehört, ja. Ja, das geht auch nicht weg. Und dann hatte ich auch nachts ganz böse Albträume. Da bin ich schreiend mit meiner Bettdecke durchs Haus gelaufen. Ich habe gedacht, ich werde irre. Und ja, es verfolgt einen halt. Heute geht es. Heute geht es. Aber ja, ist halt so. Und das sind Erinnerungen, die bleiben. Ich glaube, wenn man so etwas erlebt hat, kann man sich vielleicht ganz wenig vorstellen, was so unsere Eltern, Großeltern oder Urgroßelterngenerationen in den Kriegen erlebt haben, die ganz viele Leichen gesehen haben, was die aushalten mussten und wie traumatisiert die waren. Ja. Die kommen ja im Alter, kommt das ja alles wieder hoch bei denen irgendwann. Ja. Weil sie es einfach, sowas kann man nicht verarbeiten, schon allein die Bilder nicht. Meinung, wo unsere Jungs jetzt überall hingeschickt werden, ist ja kein Wunder, dass die alle mit einer Macke wiederkommen. Das kann man nicht wegstecken. Und wenn ich dann höre, wenn Domian da immer allein irgendwo in seinem Lappland da ist, irgendwo in einer einsamen Hütte, da kriege ich auch Schiss. Ach nee, ich habe da wirklich nie Sorge. Das ist so, ich fühle mich da ausgesprochen sicher und... Ja, weißt du, ich finde es gruseliger, nachts durch den Kölner Stadtwald zu gehen. Ja, glaube ich. Und das ist auch gefährlicher, als tief in Lappland eine Nachtwanderung durch den Urwald zu machen. Ja, glaube ich. Das ist wirklich ein Unterschied. Wir fahren immer nach Dänemark und da habe ich komischerweise auch überhaupt gar keine Angst. Ja. Gar nicht. Sabine, danke auch für deinen Anruf. Ja, gerne. Alles Gute. Mach weiter, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und schon haben wir den nächsten Anrufer, der auch eine Anruferin ist, nämlich die Monika. Und Monika ist 67. Guten Morgen, Monika. Ah, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Monika. Ich wollte dir mal erzählen, was mir als Kind passiert ist. Gerne. So zwischen 7 und 10, ich weiß nicht mehr genau. Ja, da hat meine Mutti, oh, entschuldige meine Stimme. Warum passiert das gerade jetzt? Bist du erkältet? Ja. Nein, die Aufregung. Ja, ja, klar, das geht auf die Stimme. Aber meine Mutti, nein. Hast du eine Freisprechanlage an? Ja. Nee, soll ich die ausmachen? Ja, bitte, das klingt ganz blechern. Wir verstehen dich besser, wenn du ganz normal telefonierst. Okay. So. Ich hab die immer an. Ja, aber so ist viel schöner. So viel besser. Muss ich dir, wir haben ja nicht viel Zeit. Genau. Durch meine Mutti kam ich auf diese Leute. Dieser ältere Herr, und der hatte eine Freundin, die war so halb so alt wie er. Also er war mindestens über 60 und sie war ja so Anfang 30 oder so. Jetzt habe ich nicht ganz kapiert. Und wer war das jetzt, dieser Mann? Ja, meine Mutter ist da war wohl mal eine Annonce in der Zeitung, die er gesetzt hat, um da seine Hilfe anzubieten, wenn jemand Probleme hat. So wie Mutti hatte wohl Probleme mit Papa. Ach so. Mit die Trennung und mit nicht genug Geld kriegen und so eine Sachen. Und dann hat deine Mutter war ja damals alles anders als heute. Ja. Und hat deine Mutter auf die Anzeige geantwortet? Ja. Und dann ist er da wohl auch mal hingegangen und er war ja auch sehr nett und sympathisch. Und dann hat er ihr wohl auch erzählt, dass er so eine Gruppe bilden will, so eine Wandergruppe mit junge, kleine Kinder, so in meinem Alter. Wie sie denn sagt, oh, ich habe eine Tochter in dem Alter. Und dann haben sie wohl ausgemacht, dass sie vorbeikommen und dass ich dann mal mitgehe. Aber ich war das einzige Kind. Na gut, die haben gesagt, die wollen ja erst anfangen, die Gruppe zu bilden. Also ich war die Erste. Ja, aber was war denn das für ein Typ? War das ein Psychologe angeblich oder was? Ja, weiß ich nicht. Das hat mich auch damals nicht interessiert, was der war. Ja. Okay, und dann, wie ging es weiter? Naja, dann musste ich mit die mitgehen. Also bin ich ja auch, die waren ja auch ganz sympathisch. Und mit, die diesem, hat mir mit, auch mit diesem Mann alleine und mit der Frau? Diesen Mann und diese Frau, ja. Ja. Und sie hat dann mir erzählt, wie hübsch, wie so ein kleiner Engel, was ich für ein schönes Kind bin und oh, wie toll. Und ja, das hat ja auch geschmeichelt. Und dann sind wir im Wald gefahren. Und dann haben wir da rumgewandert ganze Weile. Und irgendwann haben sie dann gesagt, hier setzen wir uns jetzt hin an so einen großen Baum. Und dann haben wir uns alle drei hingesetzt und auf einmal fingen die beiden an, sich auszuziehen. Und dann ging es da richtig rund und ich sitze daneben. Als Kind zwischen 7 und 10 Jahren ungefähr. Ja. Und haben die haben dann vor dir miteinander geschlafen? Ja. Und haben die dich dann auch angefasst oder mit einbezogen? Nee, naja, später, ja, es ging ja öfter, es war ja nicht das erste Mal. Ach so. Also den ersten Mal waren sie noch so ein bisschen, haben sie mich nicht so, er hatte so eine Riechflasche, die hat er eher mal unter der Nase gehalten und dann ist sie richtig abgegangen, wenn sie dieses Zeug gerochen hat. Und das musste ich halten und ihr mal unter der Nase halten. Ach du Robert, ist das pervers? Ja. Und das ist mehrfach passiert? Ja. Du bist mehrfach mit diesen Leuten dann in den Wald gefahren. Er war nicht immer Wald, weil das Wetter war ja nicht immer so schön. Dann sind wir mal zu ihm nach Hause. Der war aber verheiratet, da war seine Frau, weiß ich nicht, wo die war. Jedenfalls ging es dann da auch runter, da waren sie nur im Bett. Und ich musste auch daneben liegen und zugucken oder ihre Brust streicheln, dieses Fläschchen halten. Wollte er mal bei mir auch. Er wollte mit mir Sex machen. Aber es hat ein Glück nicht geklappt, So, jetzt ist das einige Male passiert. Aber schon nach dem ersten Mal, hast du das zu Hause denn deiner Mama nicht erzählt? Ja, das ist es ja, was mich heute so, jetzt wo das Thema wieder ist, es hat mich so, es geht mir richtig jetzt wieder nahe, weil Mutti hat mir nicht geglaubt. Weil ich habe gesagt, ich will nicht mehr mitgehen mit die, erst zuallererst. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann hat sie gedacht, ich lüge. Und sie hat gedacht, ich mache diese Story ab, weil ich nicht mitgehen will mit die. Weil mir das so langweilig ist oder was auch immer. Das ist eigentlich unglaublich, dass Eltern so reagieren. Ja. Die muss doch gemerkt haben, dass du als kleines Mädel da völlig verschreckt warst. Also damals waren andere, war alles anders. Es sind ja auch schon so fast 60 Jahre her. Ja, schon, aber eben weil noch alles anders war, war gerade Sexualität ja noch mehr tabuisiert. Und wenn du als kleines Kind damals das dann schon so erzählt hast. Und dann hat sie mich immer wieder mitgeschickt. Das ging ganze Weile so. Ich musste immer mit ihr mit. Hast du es denn dann immer wieder deiner Mutter erzählt, die machen sowas? Ich habe nur mich versucht immer zu drücken, dass ich nicht mitgehen muss. Das ist ja unglaublich. Das ist ja. Und wie endete das dann für dich? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es irgendwann aufgehört hat. Aber wie oder warum, weiß ich gar nicht mehr. Also es ist Gott sei Dank nie zu Geschlechtsverkehr zwischen diesem Mann und dir gekommen. Er hat es ja versucht, aber er konnte nicht eindringen bei mir. Mhm. Ein Glück. Ja, das ist doch furchtbar für ein Kind, finde ich. Aber es hat mich irgendwie seelisch nicht groß geschadet, denke ich. Ja, dann hast du vielleicht eine robuste Natur und hast es irgendwie gut wegstecken können. Ich bin ja auch später noch öfter mal vergewaltigt worden und es auch so wegstecken müssen ohne Hilfe von außen. Zweimal auch mit einem Messer an der Kehle und damals gab es so eine Hilfe noch nicht, weißt du? Ja, manche Gehirne können sehr gut verdrängen. Und manchmal ist Verdrängen auch eine Gnade. Mhm. Wenn es denn wirklich verdrängt bleibt, wenn es wirklich verdrängt bleibt. Ich bin später nochmal im Wald vergewaltigt worden. Ja, da war ich aber schon älter. Da war ich schon in den 20, Anfang 20. Da waren wir im Nachtclub mit mehreren so zusammen und in den zwei Autos wollten wir weiter irgendwo anders hin. Das ging durch so eine Waldstraße. Mhm. Aber ich war im zweiten Auto mit diesem einen Mann alleine. Mhm. Und wir fahren so schön diese Straße lang. Auf einmal biegt er nach rechts ab und hat mich da dann vergewaltigt. Ich habe mich gewehrt, dann hat er ein Messer rausgeholt und mir eine Kehle gehalten. Dann habe ich einfach Stille gehalten und habe ihn machen lassen. Und du hast ihn hinterher nicht angezeigt? Nee, weil auf dem Weg zu Hause, er hat mich sogar noch nach Hause gefahren. Unglaublich. Ich habe da nur gesessen wie eine Säule und habe kein Wort mehr gesagt. Ich glaube, in den Zeiten, als dir das passiert ist, da waren die Frauen auch noch ängstlicher, zur Polizei zu gehen. Weil sie sich geschämt haben auch. Ja, weil einem ja auch nie geglaubt wird. Weil einem damals nie geglaubt wird. Genau, wenn du die Grunderfahrung schon gemacht hast, dass deine eigene Mama dir nicht glaubt, ne? Ja. Mein Gott, das heißt, Wald ist bei dir dann auch übel besetzt, ne? Mit solchen, mit solchen Geschichten und solchen Vorkommnissen. Liebe Monika, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Und wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke, dir auch. Dankeschön. Die Sendung, mach weiter so, ja. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüssi. So, mein Lieben, das war heute unsere Sendung. Es geschah im Wald. In der Technik Martin Dannhauser. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe pünktlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ja immer ab 0 Uhr anrufen. Ich sage es immer wieder, weil es dann doch immer wieder Leute gibt, die das nicht so ganz mitbekommen. Ab 0 Uhr sind die Kollegen an den Leitungen. Und ihr könnt natürlich mailen, immer domian@wdr.de, und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Jetzt wünsche ich euch eine schöne und gute Nacht und sage tschüss. Bis morgen. Bye bye.